Lüge. So, können wir meine Office bitte was zu sagen? Ihr habt es heute alle mitgekriegt, bitte. Ja, ich standest du die ganze Zeit wohl in der Mitte, oder nicht? Ja, und? Okay, dann habe ich falsch gestanden bei dem Boss, dann habe ich einen Fehler gemacht. Ja, dass du nicht in der Mitte gestanden hast, sondern es ging vielmehr darum, dass du da nicht da weggegangen bist, sondern dass du standst, weil du da stehen wolltest. Da, und das hast du per Gedankenlesung erkannt. Kajux, nein, das ist eine Logik, weil ich habe es mehrfach gesagt, jetzt habe ich es ohne Namen gesagt. Namen angesagt. Ich habe den Boss schon ein paar Mal gespielt. Und ja, das interessiert mich aber erstmal nicht. Und nicht, weil ich es so gut kann, sondern einfach nur, man ist einfach gewohnt, gewisse Dinge zu machen. Ja, das ja, ist eine Wiederholung. Bis dahin bleibe ich auch bei dir, aber in dem Moment, wo mein Name fällt und das heißt, ich soll nach links gehen, dann gehe ich spätestens nach links. Wenn ich das dann nicht tue und irgendwann noch war mir nur der... Dann habe ich halt einen Fehler gemacht. Du verstehst es immer noch nicht. Einen Fehler zu machen heißt, du stehst da falsch, bekommst gesagt, dass du es falsch machst und bewegst dich da weg. Aber selbst im nächsten... Und was habe ich versucht, als du es angesagt hast, bin ich da weggesprungen. Bin links rübergegangen. Ja, 3 Zentimeter. Nee, das ist gelogen. Das ist wieder eine Lüge. Lieber Kajus, ich kann das Raid Combat Log hochladen. Ich kann es mir auf WoW Logs angucken, wo du gestanden hast und wie du gelaufen bist. Genau, da haben wir auch wieder das Problem. Und du glaubst immer noch, ich bin der Feind. Ja, ich mach das. Kajus, im Moment bist du derjenige, der immer noch nicht die Klappe hält, wo eigentlich einer nach dem anderen dir was dazu sagen könnte, wo direkt wieder dazwischen geht. Ich wollte dir erklären, wie es passiert ist, und ich kann es nicht, weil du es mich einfach nicht machen lässt. Du akzeptierst nicht, dass ich Chef bin und du mal nicht. Ja, wir kommen irgendwie nicht zusammen, glaube ich. Nein, ja, das ist dann so. Ja, verdammt nochmal, ist jetzt gut. Also ich will das gar nicht. Und ich habe das auch, wenn ich es auch falsch gespielt habe. Wie wäre es, wenn du es mir jetzt einfach mal zu Ende anhörst, anstatt mich weiter zu provozieren, dass ich noch arschiger werde? Verdammt nochmal! Halt doch mal für eine Minute die Fresse! Jetzt kommst du mal bitte wieder rum, Basti, jetzt beruhig dich doch wieder bitte. Unsere Ohren sind verdammte Scheiße. Ja. Dann sag dem Kajus doch einfach, er soll die Scheißfresse halten. Andi, jetzt warte mal ganz kurz. Du hast ja gesagt, Darf ich dir kurz was sagen? Ich denke, ich bin da nicht mehr so du sehr... Du hörst dir doch schon, seit du in der Jene bist, nicht einen Buchstaben, Mann! Ich hab den Dictionary, ich bin der King! Ich bin super, ich bin dran! Hallo! Ich mach das so, Aldi, ich bin Hallo! Immer nur! Nee, aber du merkst es nicht, wir müssen mal so lange auf die Fresse haben, bis du den wieder loskriegst! Den Chef redet an Krümelpause! Hallo! Entering your channel was banned from the show. Kann ich doch, wie du auffällst, rauskomm! Darum geht's doch gar nicht, es geht darum, dass du hier rum bist und der Typ hält sich nicht an Anweisungen! Ja, eben, dann kick ihn einfach raus und fertig! Dann kick ihn raus und fertig, aber schreib nicht weiter rum! Aber ich längst! Aber verdammt nochmal! Ihr müsst nicht mich angehen, sondern den kleinen Wichser! Es geht gerade darum, dass du dich und er sich darüber aufregt! Die Fresse zu halten! Basti, es geht nicht gegen dich. Jetzt hör doch mal zu, bitte. Es geht doch gar nicht gegen dich. Es geht nur darum, dass du dich nicht unnötig bist. Dann hätte ich vor dem Kajus gerade nicht doch angehen müssen, sondern ihn. Es geht doch Wir wollten doch nur, dass du dich beruhigst. Warte mal. Es geht darum, dass du rumbrüllst. Und darum ging es jetzt gerade erstmal. Und danach hätten wir gesagt, dass er jetzt auch mal rumbrüllen soll. Aber wenn du die ganze Zeit nur rumbrüllst, können wir auch gar nichts, kann man doch gar nichts hören mehr. Ja? Man hört auch sein eigenes Wort nicht mehr. Darum. Die wissen ganz genau, in dem Moment, wo man mich als Nazi dann bezeichnet, dann ist gut. Dann raste ich richtig aus. Jemand, der mich als das bezeichnet, den würde ich am liebsten irgendwo an eine Mauer stehen und mit meinen bloßen Händen kaputt schlagen. Das ist für mich ein Trigger. Das glaubt ihr nicht, was das für mich heißt. Da raste ich so aus, ist mir alles egal. Und wenn ich dabei draufgehe, ist mir das fuck egal. Warum ich so dermaßen wütend bin. Ja, Albi, aber bitte in Ruhe. Okay? Nee, ich bin immer noch wütend. Und wenn ich wütend bin, bin ich wütend. Wir haben vor 4 Wochen hier einen Raid gehabt mit einem Autosack, der 2 Wochen lang immer wieder die Klappe aufgemacht hat, überall dazwischen gelabert hat, über jede Scheiße diskutiert hat. Danach haben meine Offiziere so einen Satz heiße Ohren bekommen. Mit der Pflicht, ja, den Mund aufzumachen, wenn wieder jemand so sein sollte. Und zwar sofort. Das, was ich mir heute von einem Greiox habe bieten lassen müssen, war unter aller Sau. Das, was letzte Woche, als ich nicht da war, von einem Greiox hier passiert ist, war unter aller Sau. Und ich bin stinkwütend darüber, dass hier vorhin mal kein anderer den Mund aufgemacht hat, bis es mir dann zu viel war. Nummer 1. Nummer 2. Ich habe euch gepostet, was zwischen einem Donnerfeder und mir geschrieben wurde. Immer dieses ewige, ja, mach ich nicht. Dann wieder fragt er mich, wie viel er heilen müsste. Ich sage ihm, wie viel er heilen müsste. Was passiert? Er heilt das nicht. Ich sage ihm, das fehlt dir. Guckt derjenige mit gleichwertigem Equipment an. Was macht ihr? Auch ihr könnt mich machen. Ja, ich werde jetzt nicht heilen. Das funktioniert in einer Gilde nicht. Da muss er sich nicht wundern, warum er in seinen letzten Gilden immer nur für irgendeinen Boss mitgenommen wurde, wenn irgendwie kein anderer Notnagel da war. Weil eure Spiele, tut mir leid, fehlen ihm 10.000 DPS zu dem, was er trägt. Irgendwo muss mal gut sein. Und da fühle ich mich genauso verarscht vorhin. Da wollte ich eigentlich auch, dass man mal was sagt. Weil dieser Donnerfeder geht einem seit langer Zeit dermaßen auf den Piss. Seit seinem allerersten Raid, wo ihr 2 Wochen gebraucht habt, um da mal einen Virus zu entfernen. Von seinem Rechner. Dann dieses ewige Rumgenöle. Wenn wir hier unsere Sitze gemacht haben nach 22 Uhr und ich weiß nicht was sonst noch. Und euch dann hier erzählen, euch habt da gar nicht diskutiert. Und ich hab das Ganze blöderweise noch im Chatverlauf. Aturanüt hat mir vorhin geschrieben, den schmeiß ich gleich raus. Ich wollte mich gerade einladen lassen, um ihn rauszuschmeißen. Ich hab auf so eine Scheiße überhaupt keinen Bock. Sondern dass ihr einfach dabei seid, wie jemand arschig geworden ist und ausgerastet ist. Was jetzt euer bester Kumpel, wenn der Scheiße erlebt hat, bitte nicht vor euch stehen und das mit, ich weiß nicht wie wenig Dezibel erzählen, sondern er wird arschig sein, aggressiv sein, außer sich sein. Und das verdammt nochmal müsst ihr mitkriegen. Und wenn ihr meint, ihr müsst demjenigen auf heute auf die Fresse hauen, ja, dann wendet sich das irgendwann gegen euch. Und dann wird er jede genau haben. Ja, und genau das hast du verstanden. Und dass ihr nicht lernen müsst. Genau das hast du. Genau das hast du. Weil er macht es so schnell, dass ich euch einfach gleich alle rausschmeiße. Ja, dann tu es. Dann tu es. Dann schick uns alle. Alter, dann 14-jähriges Kind, ich scheiß drauf. Ja, eben, ich auch. Ich scheiß jetzt auch drauf, das war's. Gut und tschüss. So eine Kinderscheiße hier. User in your channel was banned from the server. Arthur! Hör doch mal auf zu pullen, ey. Channel was banned from the server. Noch irgendjemand. Das ist doch auch keine Lösung. Noch irgendjemand, der meint, er müsste noch irgendetwas gegen mich als Chef sagen müssen. Der soll einfach seine Klappe halten und direkt gehen. Jetzt. Und in Zukunft erwarte ich mir von meinen Offizieren in dem Moment, wo jemand verrückt spielt, so wie ich es vor 4 Wochen gefordert habe, sofort, und zwar wirklich sofort, dass man dazwischen geht, sofort, wie vor 4 Wochen was? Vereinbart in einem irrsinnig langen Gespräch. Arthur Ranüt, Flash, Volgor.